Welt statt. Also alle hingefahren, endlich mal raus aus dieser Stadt. Doch Bier, Spaß und gute Musik und alte Freunde wieder vereint soll uns heute nicht gegönnt sein, weil plötzlich Polizei erscheint. Seh ich die Bullenflut, dann kocht in mir das Blut. Sie kommen von überall her, es werden immer mehr. Seh ich die Bullenflut, dann kocht in mir das Blut. Sie kommen von überall her, es werden immer mehr. Stürmen ohne Grund und schippeln auf alles ein. Noch nicht einmal die Mädchen können vor ihnen sicher sein. Der nette Freund und Helfer kann auf einmal nur noch hassen und seinen angestauten Frust ganz egal an dir ablassen. Seh ich die Bullenflut, dann kocht in mir das Blut. Sie kommen von überall her, es werden immer mehr. Seh ich die Bullenflut, dann kocht in mir das Blut. Sie kommen von überall.